der Museum Bug, der lauschige Museumspodcast. Und wir, das sind... Jörg, Matthias und Martha. Wir waren wieder im Museum für euch und werden uns jetzt darüber unterhalten. Aber was für ein Museum das war, das darf ich noch nicht verraten. Das kann schon verraten. Das weiß doch jeder schon, weil wir schon den Titel weiß schon niemand. Haben. Okay, also wir waren im Bodo-Museum. Bodo-Museum. In den Untiefen der Hochkultur waren wir unterwegs. Ja, sehr zum Leidwesen Jörgs, aber das kommt vielleicht später. Nein. Ich fand es da ganz fantastisch. Ja, aber er hat vorher super rumgejammert. Er tut jetzt nur so super interessiert, aber er hat vorher gemacht und ja. Aber bevor wir dazu kommen, wollten wir euer Feedback mal so Revue passieren lassen, weil wir haben ja ganz schön Feedback von euch bekommen. Und das wollten wir, nehmen wir uns natürlich sehr zu Herzen. Und ja. Genau, von den ganzen 20.000 Followern, die wir jetzt mittlerweile schon haben. Ne? Und da war immer so, ich weiß nicht, der Grundtenor, unterbrecht mich, wenn ich das falsch interpretiere, war, wir sollten mehr Struktur in unseren Podcast bringen. Ne? Mehr mit Rubriken arbeiten, die Leute mal ausreden lassen und nicht so viel. Ich unterbreche dich direkt. Nicht so viel kichern. Nicht so viel kichern. Ja. Oder es sind ja auch schon viele Sachen, die wirklich auch wahr sind. Ne? Also im ersten Podcast haben wir ja, oder in der Nullnummer, da haben wir eigentlich nur gelacht. Ist das ist ein alberner Haufen hier. Ja, mit dem auf. Das können wir uns in Zukunft mal ein bisschen verklemmen, würde ich sagen. Das Lachen, nein. Ja. Schluss mit lustig. Ja, wir machen jetzt so eine ganz ernste Folge. Genau. Wir haben aber schon eine Bewertung bei iTunes bekommen. Ne? Wir haben eine ganz tolle Bewertung bei iTunes und die geht ungefähr so. 3 Menschen sprechen über Museen und trinken Bier. Das ist gut. Und das sehen wir ganz genauso. Wir trinken heute übrigens einen super tollen Gin Tonic. Genau. Vielen Dank. Ja. Prost. Also Prost jetzt mal. Ne? Cheers. Wir haben auch, es gibt auch eine andere Neuerung. Wir sind heute nicht im Combrink. Das habt ihr wahrscheinlich schon gleich gehört. Sondern wir sind in Matthias Mondäner 120 Quadratmeter Dachgeschosswohnung am Prenzlauer Berg. Genau. Aber geistig sind wir natürlich trotzdem im Combrink, dem lauschigen Café, wo ihr auch alle hingehen solltet. Einfach mal so. Ja, genau. Und heute ist der, was ist heute für ein Datum? 3. April, ne? Mhm. Das ist auch noch so eine Neuerung. Wir sollten jetzt auch mal dazu sagen, wann wir eigentlich aufnehmen, damit die Leute so ein bisschen eine zeitliche... 2019. Ja. 2019, richtig. Ich komme mir auch ein bisschen vor, wie bei so einer Geiselnahme. Stellt euch vor, ich halte so eine Zeitung hoch und ihr könnt drauf lesen, weil ich gezwungen werde, diesen Podcast aufzunehmen. Nee, aber nochmal kurz zu dem Feedback. Also so ein bisschen können wir uns da schon was rauspicken. Ne? Also ich meine, jetzt Rubriken und alles analytisch. Wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt nicht so analytisch sein, sondern wir wollen einfach mal frei von der Leber weg auch reden. Das wollen wir uns ja auch erhalten. Genau, wir müssen ja den anderen Podcasts, die so super strukturiert und analytisch sind, da müssen wir uns ja auch ein bisschen davon abheben, das oder? Das ist ja auch ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal. Ja, eben. Wir sind ja der lauschige Museumspodcast. Wir sind nicht der strukturierte Museumspodcast. Sonst würden wir uns ja anders nennen, oder? Genau. Also ich habe natürlich auch gearbeitet, ja, weil ich halt euch Hörer so gerne habe. Und Hörerinnen. Und Hörerinnen, stimmt. Und habe eine Struktur aufgeschrieben. Nein. Von einem Europa-Park-Hotels-Blog von Matthias. Also ja, da steht Anmoderation, dann Feedback und dann, wo wir waren und was wir gesehen haben. Also das ist unsere Struktur. Und damit müsst ihr einfach leben. Es tut mir leid. Das war übrigens die neue Rubrik. Martha liest aus dem Konzept. Konzeptpapier. Sponsored by Europark. Jo, okay. Aber irgendwie zum Feedback, wie gesagt, nochmal so ganz generell. Wir nehmen das wahr und wir winken ihm zu, während es an uns vorbeizieht. Und ab und an nehmen wir es auch ernst und bemühen uns natürlich. Und wir freuen uns deswegen auch über jedes Feedback auf museumbug.net, das ihr uns irgendwie entgegenbringt. Genau, und da möchte ich auch nochmal ganz lobend den Benjamin erwähnen. Ein Hoch auf Benjamin. Hört, hört. Weil der sich ganz viele Gedanken gemacht hat, was wir noch so verbessern können. Und das fand ich irgendwie total cool, hat das in die Kommentare geschrieben. Und das darf wirklich auch Nachahmer haben. Oder, hatten wir auch gesagt... Trittbrettfahrer. Oder auch, keine Ahnung, was hatten wir am Anfang mal gesagt, wenn es Ideen gibt, wo wir auch mal hingehen können, ihr könnt uns auch irgendwohin verschicken. Ne? Mhm. und sagen, geh doch mal, weiß ich, ins Bröheim-Museum oder so. Oder vielleicht habt ihr auch ein Museum und da ladet ihr uns ein oder so. Ja, das stimmt. Wir sind sehr leicht zu beeinflussen. So. Ja, weil wir noch so, wir sind ja noch Erstis beim Podcast. Außer Matthias, natürlich. Ja. Matthias ist schon professionell, was man auch sehen kann, wenn ihr ihn sehen würdet. Podcast-Frisur. So, jetzt aber zurück. Jetzt. Wollen wir jetzt schon zum Hauptteil kommen? Oder war das jetzt mit dem Was Feedback? War denn nochmal der Hauptteil? Ah ja, wo waren wir? Yeah. Kann mir jemand nachgucken im Konzept? Ich habe gesagt, wo waren wir? Also wir waren im Bode-Museum. Das Bode-Museum ist auf der Museumsinsel. Also wir haben uns was ganz, ganz Tolles für euch heute ausgesucht. Richtig aus dem Berliner Schatzkästchen. Museumsinsel, da waren wir für euch und was ist die Museumsinsel eigentlich für einen Teil nochmal? Also es gibt so eine Insel, Mitte. Da teilt sich die Spree und dann ist da so eine Insel. Genau. Mit Palmen und Sandstrand. Schön wär's. Und Affen. die Museumsinsel ist ja, wie viele vielleicht wissen, ein Teil des UNESCO-Weltkulturerbes tatsächlich. Oh, oh, oh. Die komplette Museumsinsel mitsamt dem Bode-Museum, aber da sind auch so Sachen wie die alte Nationalgalerie und das alte Museum und das neue Museum und das mittelalte Museum. Die sind da alle. Und da steht auch so ein Dom rum und demnächst steht gegenüber auf der anderen Straßenseite, wo man noch darüber diskutieren kann, ob das noch Insel ist oder nicht, steht demnächst das Humboldt-Forum. Wieso kann man das jetzt noch diskutieren? Weil das ist das nicht mehr offiziell Insel, das ist an der Insel. Ach echt, okay. Ja. Genau, und ganz früher war da, wo das Bode-Museum war, mal ein Indianerfriedhof. Und da wurde das Museum draufgebaut. Ne? Richtig, ja. Oder? Und wenn ihr da hinkommt und denkt, das sind andere Leute, das stimmt gar nicht. Das ist alles der Geist von Sitting Bull, der heute noch durch die heiligen Hallen des Bode-Museums streicht. Ja, das steht hier im Flyer. Ach so. Ja. Ja. Ah, ja. Genau. Ja, Bode-Museum. So, das wurde da hingebaut, weil sich König Pfiffikus gedacht hat, hier muss man ein Museum hin. Also das könnt ihr euch ja auch alles irgendwo durchlesen. Ja, ihr wollt jetzt wissen, wie wir das da drin fanden überhaupt, oder? Also da stand ja dann noch im Konzept, ja, was haben wir denn überhaupt gesehen? Genau. Also erstmal sieht es von außen sehr, sehr hübsch aus. Ne? So neobarock, schöne Fassade, man kommt rein und denkt gleich, oh, cool. Ja, okay, ich habe gerade das nicht gedacht, ich habe gerade gedacht, oh, langweilig. Nein, das stimmt doch alles gar nicht. Oh Mann, aber jetzt werde ich hier schon wieder so gedisst. Du wolltest doch eigentlich gar nichts sagen. Aber mal so ganz, ganz generell zur Architektur vielleicht mal. Ich habe viel über Museumsarchitektur gelesen. Bei, ja genau. Auf jeden Fall, ich habe viel über Museumsarchitektur nachgedacht, weil ich gerade irgendwie im Urlaub war in Prag und mir da auch andere Museen angeschaut habe. Und da habe ich mir gedacht, es ist ja tatsächlich so, dass ich finde, so Museumsarchitektur muss auch irgendwie schon einen Eindruck machen und ist auch ein Teil der Marke. Und ich finde irgendwie dieses Bode-Museum mit dieser halbrunden Seite an der Spitze der Museumsinsel, wie es da im Flyer auch steht, das macht schon irgendwie was her. Das ist schon ein markantes Gebäude. Und ich finde, es hat für mich hat das echt diese alte, ehrwürdige Museumsausstrahlung. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ja, nee, es passt einfach alles total gut. Die Objekte, die Skulpturen, alles, was da drin ist, das passt einfach zu diesen Räumen. Das ist so, gleich so, kommt da rein, ist so erhaben, ist alles so groß und man denkt so, oh ja, hier muss was ganz Wertvolles stehen. Ich finde, das ist gleich so die Aura da dran. Also es ist quasi historische Räume mit historischen Objekten. Oder den Talan der Mo von 1000 Jahren. Nee, du bist ja nicht so der Fan. Oder wie, also ich meine, es kann ja auch seinen Reiz haben, wenn du zum Beispiel so historische Kunstwerke in modernen Räumen zeigst. Aber ich finde irgendwie, man könnte ja durch dieses Gebäude laufen, auch ohne Werke drin. Das würde schon allein wirken. Also ich fand das toll. Ich habe mich manchmal so gefühlt, weil es war ja auch total leer. Also das muss man schon mal sagen. Wenn ihr mal ein leeres Museum gehen wollt, dann geht ins Bode-Museum, genau, weil es ist total schön, da mal einfach so durchzuschlendern, total entspannt. Keine Schülerhorden, obwohl am Ende kam eine. Das halt dann da auch so schön. Und es war ein sehr, sehr entspannter Museumsbesuch, weil es auch einfach so schön war, da einfach so durchzuwandeln. Genau, durch diese Wandelgänge so durch und so durchzuschreiten und sich dann so auch so erhaben zu fühlen. Das ist an mir, ich habe das an mir gemerkt, als ich da reingegangen bin, habe ich direkt... So eine Haltung. Nein, ich habe direkt so die Arme hinten so verschlossen und habe dann so den Flanier, die Flanier-Haltung eingenommen. Ja, das ging mir übrigens genauso. Ich musste bei manchen Vitrinen aufpassen, dass ich nach vorne überkippe, weil ich die Arme so hinten hatte. Aber das ist total... Man läuft so durch. Wahrscheinlich auch, weil man irgendwie nicht so... Man wird nicht so super angezogen von jedem Objekt, sondern man wandelt so. Ja, genau. Ja, es ist ja auch schon ein bisschen viel, was da ist. Also jetzt sind wir schon wieder schon ein bisschen weiter. Was ist denn überhaupt drin? Da sind Skulpturen drin. Skulpturen sind drin aus dem... Ab wann? Was ist das Älteste? Um die Zeitenwende. Um die Zeitenwende. Gut, sehr politisch korrekt ausgedrückt. Und also bis zum Klassizismus ungefähr, oder? Also wir haben die Skulpturensammlung und das Museum für byzantinische Kunst, richtig? Mhm. Und dann ist da noch... Mein persönliches Highlight, das Münzkabinett, die Münzsammlung. Das Münzkabinett. Münzsammlung. Wo aber auch Medaillen oder Medaillons oder wie du das auch mal nennst. Das ist sehr richtig. Die bekannten, berühmten Berliner Alexander-Medaillons. Ich muss an dieser Stelle das erwähnen. Mit zu essen zu tun. Nee, leider nicht. Keine Alexander-Ländchen, das sind Medaillons an dieser Stelle. Schön mit Silskin dazu. Nee, tipptopp. Also, ja, schöne Goldmedaillons. Achso, sammelst du das eigentlich? Bist du, wie nennen wir es, Numismatiker? Hast du das auch zu Hause? Ich habe ein paar römische Münzen tatsächlich. Die besitze ich. Ja, die habe ich mal geschenkt bekommen zum Studienabschluss. Das ist ganz fein, aber diese schönen güldenen Alexander-Medaillons besitze ich nicht. Ich kann damit ja nichts anfangen, also weiß ich auch nicht. Immer noch nicht, obwohl du mir das ja versucht hast, schmackhaft zu machen. Wir hatten, apropos schmackhaft, wir hatten auch ein paar Münzen zum Essen dabei, ne? Stimmt, ja. Wir haben nämlich gehört, dass eine Münze gestohlen wurde. Da haben wir gedacht, wir bringen die wieder zurück. Ja, genau. Bring back the coin ist das Stichwort. Und das haben wir gemacht. Genau, aber gut. Nee. Also ich meine, Münzsammlung, okay, das ist speziell. War das mehr so das Zweite oder mittendrin sind wir da mal so durchgelaufen. Aber das Erste sind wir eigentlich in diese Skulpturensammlung rein, ne? Naja, das ist alles, alles zusammen. Das sind ja Skulpturen und Gemälde und halt religiöse Hintergründe. Ja, Architekturfragmente sind dabei, Reliquiare, es ist wirklich Altäre, Altarbilder. Ganz viel aus Holz und eine Murmelbahn habe ich gesehen. Oh, das war schön. Ja, das möchte ich auch nochmal speziell machen. Ja. Also mal so ganz generell gesagt, das ist natürlich, es ist sehr, sehr christlich, viel Christliches, ist aber auch viel Herrschaftliches dann, je neuer es wird sozusagen. Aber ich finde, es ist dann doch auch sehr unterschiedlich. Und es ist jetzt nicht so, dass es so geteilt wäre, so in dem einen Bereich hängen nur die Gemälde, in dem anderen hängen nur die Altäre, sondern es ist eben nach Epochen gegliedert. Epochen und Regionen. Ja, Regionen, stimmt. Ja. Das hat man auch, so. Ich finde, das habe ich voll gemerkt. Ich kam rein und da erstmal Deutschland, ja, und diese ganzen weinenden Madonnen und blutüberlaufenden Körper von Christus am Kreuz oder eben Kreuzabnahmen. Und dann ging richtig so mein Herz auf, als ich dann zu den Italienern kam. Ja. Aber die Wände waren so schön blau und die Skulpturen so schön weiß, Marmor. Und sie haben auch irgendwie so eine ganz andere Ausstrahlung. Also das finde ich schon krass, dass man gemerkt hat an diesen regionalen Räumen, dass auf einmal ist man da in Italien und man spürt es richtig. Also man spürt richtig diese italienische Renaissance hat so eine ganz andere Aura. So, nicht so was Schwermütiges, nicht so was Ernstes. Obwohl ernst vielleicht schon, aber so trotzdem so was ganz Leichtes dabei. Und da, also jetzt mal ganz abgesehen von den Epochen und von dem, was man da sah, also so die Hallen bzw. die Räumlichkeiten da selbst, ne, das ist natürlich alles mit Marmor ausgelegt und ne, Stuckatur und man merkt, da ist das Geld zu Hause eigentlich in diesem Museum. Ne? Das SPK, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, und ja, also es ist alles sehr, macht alles einen sehr wertigen Eindruck, auch so die Vitrinen, die Stelen, die Aufbauten, wo dann, was weiß ich, irgendwie ein Reliquiar eingeklemmt ist, das ist alles aus Stahl und alles aus wertigen Materialien gefertigt. Also das ist halt alles so, da ist halt nichts gebastelt, sondern Das ist für die Ewigkeit gemacht. Ja, ist das schon alles so recht massiv und gut verbaut, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das alles hinter irgendwie Vitrinen versteckt und zugebaut und nicht zugeschnürt. Das ist ganz im Gegenteil. Es ist sehr, sehr offen. Es gibt wenig diese von so Glasstürzen irgendwo drüber. Es ist alles sehr offen. Wenn man wollte, wir haben es ausnahmsweise noch nicht gemacht, die Sachen könnte man fast anfassen. Man kann überall durchwandeln, also auch viele Objekte drumherum herumgehen und auch eben die, wir haben im Museum waren drüber gesprochen, die Nicht-Schauseite der Objekte sich zum Beispiel anschauen, auch die Rückseite von so einem Altar, diese wurmstichige Rückseite, das ist auch irgendwie toll. Ja, aber da merkt man, dass es ein anderes Publikum einfach ist. Weißt du, du kannst in einem Museum wie dem Bode-Museum, wo wirklich eher, sag ich mal, Bildungsbürger gehobeneren Alters ja, hingehen, kannst du auch die ganzen Vitrinenstürze, wie nennt man das? Sturz? Ja. Vitrinensturz? Oder Hauben. Lassen. Weil das fasst wirklich keiner an. Da kannst du dir ganz sicher sein, dass das nicht ich habe, ja, lustigerweise. Hast du das angefasst? Nee, ich habe beide an. Das war super lustig. Ich stand im ersten Stock auf der Empore, wo es die Treppe hochgeht hinten. Und unten sind zwei schöne Skulpturen im Rahmen der Sonderausstellung präsentiert. Zwei Aquamanie, also so Wasser- oder Weinausschankgeräte in Raubtierform. Und ich stand oben und habe runtergeschaut. Und sah unten einen Besucher, einen Herrn mittleren Alters, wie er sich dieser einen Aquamanie nähert, guckt, sie mit einem Finger antippt, hihi sagt und weiterläuft und sich freut. Meine ganze Theorie vernichtet. Ja, das war ganz toll. Ja, okay. Also die Restauratoren vom Bode-Museum haben jetzt mal nichts zugehört, aber ansonsten ist es, glaube ich, auch für so hochwertige Kunst schon möglich, das nicht in der Vitrine zu machen. Und ich finde es so schön, das nicht in der Vitrine zu haben. Weil gerade diese eher von sakralen Kunst, also von der Kirche, da hast du es ja auch nicht in der Vitrine. Also natürlich hast du eine andere, es ist ein anderer Ort und es ist nicht wie in der Kirche, aber du hast einfach, wenn du eine Vitrine darunter hast, also drüber hast du einfach nicht die gleiche Nähe zu diesem Objekt. Das ist gut, schon dazu muss wichtig. Man aber, ja, das ist, funktioniert aber vielleicht auch, weil quasi hinter jedem Glassturz auch irgendwie eine Aufsicht steht. Ne? Ja. Die argwöhnen scheinen über die Schulter. Das sind ja nicht so viele Glassturze. Das finde ich ja toll an dem Museum. Ja. Dass da eben nicht so viel hinter Glas ist. Es waren sehr viele Aufsichten da, die, muss man sagen, ich fand aber sehr höflich waren. Ja, sehr bemüht, einem aus dem Weg zu gehen. Lustigerweise kann man sich so fragen, ob sie ihrer Aufsichtspflicht noch nachkommen, wenn sie höflicherweise den Raum so ein bisschen anscheinend verlassen, während man reingeht. Nee, in dem antiken Saal, wo wir da vor der Murmelbahn standen, also der hat schon immer geguckt, was wir da machen. Also, wir sind ja auch Suspekte. Ja. Oder nennen wir das? Ja. Wir sind auch einfach, wir waren halb so alt wie der Rest der Besucher, das fällt schon auf. Aber davon abgesehen waren die auch alle sehr nett. Ich habe gesehen, wie diverse Male Auskunft gegeben wurde. Das war gut. Ja. Mir ist auch einmal Auskunft gegeben worden. Sehr fachkompetent auch. Ja. Muss ich sagen. Können wir? Sollen wir jetzt mal zu den einzelnen Objekten kommen? Ja, so ein bisschen. Ich hätte mal noch eine generelle Frage, was ihr davon haltet. Weil, wir haben ja gesagt, die einzelnen Abteilungen sind so ein bisschen epochenmäßig gegliedert. Und ich hatte mich, das war jetzt mein zweiter Besuch im Bode-Museum, ich hatte mich das beim letzten Mal schon gefragt, ob es nicht spannender wäre, wenn man zum Beispiel sagen würde, man hängt Altarbilder aus allen Epochen in einen Saal und zum Beispiel alle Mariendarstellungen in den anderen Saal, dass man so ein bisschen mehr vergleichen kann, dass man die so nebeneinander hängen hat. Oder ist das eher schön, dass man so ein geschlossenes Epochenbild in einem Raum hat? Ich war mir da nicht so ganz sicher. Also ich finde, das hat seinen Reiz. Das kann man vielleicht mal so exemplarisch machen. Aber ich finde, es hat mich ja jetzt schon erschlagen, wenn ich mehr als ein Marienbild hatte. Also da war eine Wand da, ich glaube, vor dem Donatello-Saal war eine Wand mit bestimmt 10 Marienbildern. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Also ich glaube, dann muss es besser aufbereitet sein. Das Problem hatte ich ja im Münzkabinett da, ne? Ist nicht aufbereitet. Nee, doch, das ist gewiss aufbereitet, also, aber man hat halt Münzen an Münzen an Münzen an Münzen an Münzen. Und das macht es manchmal ein bisschen schwierig, finde ich. Aber prinzipiell kann man das so aufräumen, wenn man will, ne? Also beziehungsweise könnte man das so machen. Aber ich meine, Vergleiche wurden ja trotzdem bezogen, ne? Wenn wir auf die Sonderausstellung. Ja, aber das machen wir am Ende. Und wir haben ja eigentlich von der Vermittlungsebene haben wir ja nur diese App von der Sonderausstellung benutzt. Genau. Habt ihr euch von der Vermittlungsebene der Dauerausstellung denn super geführt gefühlt oder super an die Hand genommen gefühlt? Nee, nicht wirklich. Ich würde sagen, es war fast ein Museum für Entdecker. So weit würde ich gehen an dieser Stelle, das so zu betiteln. Und ich finde, es ist wirklich, man wandelt durch diese Ausstellung und man entdeckt ja wirklich, das sind ja geschlossene Türen, wo man denkt, ja, kann ich da jetzt lang oder nicht? Das finde ich so nicht lustig. Da steht auch niemand, oder also es hängt ein Schild neben dran. Ein Schild, also mit einem Pfeil drauf, da steht dann irgendwie lang, hier lang ganz Italien. Aber man denkt so, ah ja, wenn die Tür zu ist, dann ist die Abteilung wahrscheinlich auch zu. Nee, ist sie gar nicht. Sie ist voll offen. Und bitte macht alle Türen auf. Nicht alle, sage ich an dieser Stelle. Wenn der Alarm losgeht, lasst euch nicht abschrecken. Einfach weiterlaufen. Ja. So, aber das fand ich ein bisschen schwierig. Also generell zum Thema geführt werden. Man kommt ja rein, also hat ja diesen riesigen Prachtempfang mit diesem riesigen Reiterstandbild. Danach kriegt man das Ticket kontrolliert und kommt in so einen Durchgang. Gangssaal irgendwie, wo man gar nicht weiß, was passiert jetzt hier, geht es hier schon los? Genau. Wie ist hier der Rundweg? Was muss ich machen? Ich glaube, das ist wirklich so, das ist der Tipp von uns an dieser Stelle, lasst euch davon nicht irritieren, geht einfach dahin, wo es euch gefällt. Genau, und da könnte man vielleicht auch den Audioguide mitnehmen, aber den haben wir ja leider nicht ausprobiert. Den haben wir gut verpasst. Ja, das wird auch nicht, also ich habe das auch übersehen, dass man den da kaufen kann bei der Packabgabe. Bei der Garderobe kann man den Audioguide. Bei der Garderobe heißt es, genau. Ja, genau. Wollen wir auf die Murmelbahn gerade mal zu sprechen? Über, ja, oder auf Objekte, die uns besonders genau gut gefallen. Lass uns ein bisschen über Objekte sprechen. Wir haben schon gesagt, es ist sehr unterschiedlich, was die Objekte eigentlich. Moment, kurz, wenn ich dich unterbrechen darf. Ja. Das haben wir jetzt auch. Siehst du, so könnte man es jetzt in Zukunft machen, oder? Also jetzt nicht mehr so über den Mund fahren, sondern halt sagen, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Einfach mal nicht so über den Mund fahren. Ja, siehst du, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wolltest du sagen? Du wolltest über die Murmelbahn sprechen. Ja, also wir können jetzt mal ein paar Objekte uns unter die Lupe nehmen. Jetzt zum Beispiel die Murmelbahn, davon reden wir jetzt schon die ganze Zeit, das ist also sozusagen ein antiker Spielautomat. Ja? Hm. Ihr müsst euch vorstellen, das sieht wirklich ein bisschen aus wie eine Murmelbahn in einem Kubus aus Marmor. Und dann hat es so, die Murmelbahnen haben ja so eine hochlaufende, wie so eine Rampe, ne? Mhm. Kann man das sagen? Und immer wieder so ein Loch, damit es wieder durchläuft und wieder ein Loch, damit es durchläuft und dann links. Und das müsst ihr euch vorstellen, in so einem ziemlich rechteckigen Kubus, der noch schön natürlich mit kleinen Reliefs so fixiert ist. Wagenrennen. Wagenrennen. Ja, das, genau. Ne? Das ganze, das gute Stück stammt aus Byzanz, wenn ich mich nicht irre. Und da gab es ja eben so verschiedene Gruppierungen, so politische Parteien, die auch, also die Roten, die Grünen, die Blauen. Und das waren eben so Parteien, die sich eben dem Wagenrennsport gewidmet haben. Und zwar noch politische Parteien. Das spiegelt sich wieder. Hast du das alles gelesen? Im Studium habe ich das gelesen. Jetzt weiß, ja, nämlich, aber jetzt weiß ich nämlich wieder, was ich sagen wollte. Ja. Also ist, Mata, ist das vielleicht auch aufgefallen? Ich meine, der Matthias, der war einmal vorher im Bodemuseum und der hat mir irgendwie quasi so einen ganzen Flügel erklärt. Ist mit mir da so rumgelaufen und meinte so, ja, das ist das Objekt, das ist das, das kommt aus der und der Epoche und das, so und so funktioniert das. Und das hat er sich alles während eines Besuchs gemerkt. Unglaublich. Nein, er hat das jahrelang studiert, deswegen kann er das. Echt, stimmt das? Ich hatte einen Schwerpunkt auf alter Geschichte im Studium. Ach so. Das heißt aber überhaupt nichts. Ich erfahre heute so viel Neues über dich, weil das glaubst du gar nicht. Ja, also auf jeden Fall, ihr müsst euch diese Murmelbahn vorstellen. Dann hat man das aber nicht so benutzt, wie wir vielleicht die Murmelbahn kennen, dass man eine Murmel dann immer laufen lässt. Du musst mich unterbrechen, wenn es nicht stimmt, was ich sage, Matthias. Sondern, dass man eben zwei oder drei Murmeln gleichzeitig laufen lässt. Und dann wettet man, welche Murmel als erstes unten ankommt, oder? Das könnte schon so gewesen sein. Kommen sich eigentlich mal und dann. Ja, es ist ja auch bei Wagenrennen so, dass sie sich in die Quere kommen. Ja. Eigentlich ist das voll cool. Und dieses Spiel habe ich nämlich in Italien, in der Toskana viel gesehen. In Siena wird das viel gespielt. Da haben die ja dieses Pferderennen, ne, in den Palio. Ah, das ist lustig, dass du das sagst, weil ich stand davor und dann erzählt mir Matthias was über diese ne, Reliefs da drin und dann meinte ich so, ah, das ist doch wie in Siena mit dem. Ja, und da haben die nämlich die Kontraden, die spielen nämlich auch dieses Spiel vor dem, also einfach so zur Belustigung, haben dann auch so ein aus Holz dann eine ziemlich große Murmelbahn und dann eben 10 Murmeln oder sowas in den Farben der Kontraden und das lassen die dann auch gleichzeitig laufen. Das ist so ein riesen Gaudi, wenn du dann auf das auf die richtige Murmel, auf die richtige Kontrade gewettet hast. Und das hat mich voll daran erinnert. Das ist total cool, weil ich konnte an diesem weißen Skulpturkubus, der echt so ein bisschen aussieht wie, ich weiß nicht, so ein griechisches Dorf, so Häuserdorf fand ich, ne? Weil das so Abstufungen sind, so weiße. Santorini. Und dann... Für mich ist das richtig so ein Film abgelaufen, wie die da daneben standen und dann die Kugeln angebrüllt haben, ja, bla, bla, bla, bla, ja. Und dann sich so gefreut haben. Aber wieso? Wieso steht daneben nicht maßstabsgetreu ein 3D-Druck und man kann ja selber ja, die Murmeln ja, spielen? Das fände ich schön. Das fände ich auch schön. Das gibt es in diesem Museum. Nee, das, aber das möchte das Museum, glaube ich, auch nicht. Das wäre ja. Das würde vielleicht nicht so passen. Keine Ahnung. Es sind generell so moderne Entsprechungen, die fehlen einem so ein bisschen. Also auch man bei diesen ganzen Altarbildern, dann fragt man sich, wie ist das eigentlich heute? Wie hat sich das denn weiterentwickelt? Wie sieht das denn aus? Und übrigens, ich möchte ganz kurz erwähnen noch, ihr merkt das schon, wir sind gerade ein bisschen objektlastiger als sonst. Wir versuchen euch nämlich ein bisschen auch zu erklären, was wir gesehen haben, was auch so ein bisschen Feedback war von euch. Und ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Ihr könnt uns ja auch Feedback geben, dass ihr das überhaupt nicht so wollt, wie wir das die ganze Zeit machen. Nee, ich habe das, also so dieses Rückbindung irgendwie an, was weiß ich, Interaktivität oder an auch moderne oder an zeitgenössische Zeit. Habe ich die zeitgenössische Zeit, ne? Mein Gott, ja. Ich brauche gleich nochmal einen Gin Tonic, Matthias. Ich habe das an einer Vitrine gesehen, aber ansonsten wirklich keine anderen. Da war so ausgestellt eine kleine Tunika für eine Puppe. Echt? Aus Ägypten, was war das, 9. Jahrhundert oder sowas. Ja. Das sah sehr schön aus. Ich stehe sowieso immer so auf so textile Objekte, finde ich irgendwie mal sehr aussagekräftig, wenn ich mir immer vorstelle, okay, so hat das jemand vielleicht angehabt. Aber da war das für eine Puppe. Und da gab es ein Projekt und da hat sich jemand die Muster, die auf dieser Tunika drauf waren, hat sich hergenommen und hat daraus neue Designs gemacht für, ich glaube, für T-Shirts und für Hosen. Ne? Cool. Hat er so seine Designentwürfe auch hingehängt. Das fand ich halt irgendwie cool. Da hatte man halt so ein antikes Objekt und gleichzeitig aber auch irgendwie ist da was Neues im wahrsten Sinne des Wortes rausgestrickt worden. Können wir mal so ein bisschen generell über Highlight-Objekte sprechen, weil ich habe mir ein bisschen schwer getan, so herauszufinden, was man so gesehen haben muss. Also ich wusste, dann irgendwo hängt dieses Donatello-Relief irgendwie, wo wir aber auch irgendwie mehr oder weniger dran vorbeigegangen wären. Ich wusste es halt vom ersten Besuch noch, aber es ist, also es gibt Objekte, die sprechen einen irgendwie an. Es gibt da so eine Tänzerin-Figur und so. Es gibt so ein paar Sachen, die sprechen einen an. Die stehen hier ja auch. Guck mal, hier ist so auf dem Lageplan, da steht ja so Donatello. Ja, guck doch mal bitte alle auf den Lageplan Canova, jetzt. Antonio Canova, Tänzerin. Aber zum Beispiel diese schöne Büste von dieser Frau, die irgendwie so die Mona Lisa des Bodenmuseums sein soll, die wir uns am Ende nochmal angeguckt haben. Die steht hier ja auch nicht auf dem Lageplan. Die war ja auch so ganz... Ja, also die Highlight-Objekte wurden nicht gehighlightet. Also wie gesagt, es gibt diesen Plan vor Ort, wenn ihr dem folgt, dann könnt ihr so ein paar Sachen sehen, aber es ist nicht erkenntlich, warum die auch die Highlights sind. Mhm. Warum sollte ich mir das anschauen? Natürlich haben sie eine gewisse Ästhetik, weshalb sie einen von Natur aus so ein bisschen ansprechen, aber bei dieser Fülle an Material ist man auch irgendwann durch. So, und das ist schwierig. Ich finde so Highlight-Objekte eigentlich im Bodemuseum eigentlich gar nicht so wirklich wichtig. Also ich kann ja nicht, man hat doch oft, ich bin jedenfalls oft irgendwie an Sachen hängen geblieben, wo ich mich halt so ein bisschen mit beschäftigt habe und reingedacht habe und weil das ja auch alles irgendwie so figürlich ist und so szenisch und so, weiß ich nicht, hatte ich da immer genug mit zu tun und da war es mir eigentlich egal, ob ich da jetzt Highlight XY gesehen habe oder nicht. Was ich allerdings hatte, waren so Wiedererkennungsobjekte, die ich dann vielleicht aus dieser, ich glaube, zum Beispiel aus dieser Gesichter der Renaissance-Ausstellung damals 2006 oder wann das war, wiedergesehen hatte. Und ne, also so Wiedererkennung, so Aha-Effekt, ah ja, das kenne ich doch. Ne? Das führt einen dann direkt. Ich glaube, die so ganz großen, wahnsinnig tollen Objekte, also so, was man so unbedingt gesehen hat, nur für Tete oder was auch immer, sowas haben die ja auch jetzt nicht unbedingt speziell. Also klar, Hello ist schon toll, aber... Es gab ja die Nofretete des Ethnologischen Museums. Ne? Aber das ist ja schon wieder die Sonderausstellung. Ja, stimmt. Ja. Aber ist das vielleicht so generell, um mal so den weiteren Bogen nochmal zu spannen, generell so ein bisschen Fluch und Segen der Museumsinsel? Also mir geht es auch so, wenn ich an an Museen in anderen Ländern denke oder so, dann fällt mir irgendwie immer was ein, wo ich denke, so, das ist so das Ding. Und die Museumsinsel hat eine große Fülle an Objekten und irgendwie vor allem die Nofretete sticht natürlich irgendwie raus. Die steht irgendwie prototypisch für die komplette Museumsinsel. Aber so der Rest der Museen, so ja, die haben alle tolle Sachen, aber es ist irgendwie so ein bisschen schwierig, da Highlights zu definieren. Und aber gerade das Bode-Museum, was, ich meine, wir haben es heute gemerkt, es war auch schönes Wetter, als wir da waren, aber es war insgesamt sehr wenig los. Und also ich konnte das irgendwie genießen, dieses Rumgewandle, aber dieses, wo man denkt, hallo, das ist hier, das ist die Museumsinsel, wo man so, gerade wenn man in Berlin über Museen spricht, da immer sagt, wow, auf der Museumsinsel, da ist so viel los, alle Touris rennen dahin, ja, die rennen anscheinend da doch eher in die anderen Häuser. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube irgendwie Pergamon-Museum und diese ganzen Angelegenheiten, altes Museum, da sind einfach viel mehr Leute drin als im Bode-Museum, weil ich meine, das ist halt sehr speziell, also es ist halt einfach ein großer Teil, einfach irgendwie diese christlichen Motive und so, und das ist, ne, du hast es ja gerade schon angesprochen, auch was mich anbelangt, es ist halt irgendwie, vielleicht teile ich das mit ganz vielen anderen Leuten, so dieses, irgendwie habe ich da so eine Überfülle von schon gehabt und deswegen gehe ich nicht da rein oder so, oder deswegen. Oder hattest du Angst davor oder was? Nee. Was? Nein, ich habe keine Angst davor. Nee, aber. Ja, keine Angst vor Jesus. Ja, keine Angst vor Jesus. Naja, nein, aber ich wollte noch mal was anderes sagen. Kann ich noch mal was anderes sagen? Ja. Zu den Highlights, ja. Das ist aber auch ein bisschen überstrapaziert heutzutage. Du musst immer irgendwo ein Highlight haben, wo du dich dann davor fotografierst und dann kannst du sagen, guck mal, ich war da und hab das gesehen. Hm. Ich finde, das muss auch nicht immer sein. Gerade in so einem Museum wie dem Bode-Museum, wo wir diese schöne Erfahrung gemacht haben, wir wandeln da durch, wir gucken uns das an, wir gucken auch dran vorbei, das einfach mal. Das ist ja auch voll der Luxus. Ja. Du hast so viel Kunst, dass du dran vorbeigucken kannst. Du musst dir gar nicht alles angucken. Ich habe mir zwischenzeitlich auch mal einen Kopfhörer aufgesetzt und Musik gehört einfach. Ja, ist doch schön. Weil man da so rumschlendern kann, ja, und dann ein bisschen Musik hören. Nee, und das hast du ja auch gesagt, man findet ja selber so seine Highlights. Ja, die Alexandermünzen, die sind für mich jetzt nicht unbedingt ein Highlight. Aber für Matthias. Aber diese Tänzerin zum Beispiel, ja, diese von Canova, so schön, wirklich. Und wenn man um die rumgeht, hast du ja auch gesagt, das ist so eine Skulptur, ihr müsst euch vorstellen, auch wieder aus Marmor und überlebensgroß, glaube ich, ne? oder? Ja, überlebensgroß, ja doch. Ja, ja. Wenn man sehr klein ist, ist sie überlebensgroß. Das ist verraten. Und die hat halt die Arme sind in die Höhe und hat da, glaube ich, so zwei Zimbeln in den Händen. Und das ist total grazil und schön. Das ist ganz bezaubernd, wie Martha gerade das hier nachmacht. Ja. Ein Hoch auf das Audiomedium Podcast. Nein, und dann kann man um diese Skulptur rumgehen und wenn man sie anguckt, dann bewegt die sich richtig. Ja. Und das ist schon ein tolles Erlebnis, wenn du das entdeckt hast. Das ist ein Museum für Entdecker, ist gar nicht so schlecht. Das finde ich auch interessant, weil das taucht jetzt im Zusammenspiel mit der Sonderausstellung auf die wir jetzt gleich mal zu sprechen kommen müssen. Aber es gibt halt auch in dem, oder lass uns jetzt einfach jetzt darüber sprechen. Wir haben die Katze auf dem Sack. Ja, der Rest war auch Quatsch. Jetzt kommt das wirklich gute Zeug. Genau. Ja, also das war echt wirklich das Beste, diese Ausstellung. Genau, in dem Zug gibt es halt eine App. Und in der App ist halt, da wird halt irgendwie in kurzen, knackigen Worten, quasi ein Audioguide, irgendwie innerhalb einer Minute, wird zum Beispiel auf das Thema der Blick rekurriert. Ne? Und da werden halt zwei Objekte miteinander verglichen. Ich wollte gerade darauf zurück, du hast in dieser Figur halt irgendwie eine Tänzerin gesehen, weil du dich drumherum bewegt hast. Aber es gibt ja auch irgendwie Skulpturen und Gesichter und so, die halt einfach irgendwie so einen eindringlichen Blick haben, dass sie einen als Besucher, als Zuschauenden auch so einfangen, dass man gar nicht an diesem Blick vorbeigeht, sondern sozusagen wie ein Magnet dann dieser Skulptur auch ins Gesicht, in die Augen schauen. So. Und das fand ich auch sehr beeindruckend. Also wir müssen das mit dem Sonderausstellung aber nochmal besser erklären. Ja. Also das war eine Sonderausstellung. Mit dem Titel Unvergleichlich, Kunst aus Afrika im Bode-Museum. Sehr schön hast du das gemacht. Und das wurde so gemacht, dass man nicht einfach einen Sonderausstellungsraum hat, wie man das sonst hatte, sondern man hatte, also hatte man auch, aber man hatte zusätzlich in der Dauerausstellung immer auch ein Objekt aus Afrika, was man einem Objekt aus der Dauerausstellung so ein bisschen gegenübergestellt hat. Und das war genial. Ich fand das so toll. Was habe ich? Also ich bin so begeistert von diesem Konzept, weil es so die Augen öffnet für alles Mögliche. Also das Krasseste fand ich echt, dass es so augenscheinlich war, dass der Mensch, egal wo er lebt und in welcher Kultur er lebt, ja eigentlich überall gleich ist. Also dass der Mensch gleich funktioniert und die gleichen Bedürfnisse hat und die gleichen Ängste hat und die gleichen Gefühle hat. Und das haben diese Gegenüberstellung von diesen Skulpturen total gezeigt. Ich möchte mal ein Beispiel, kann ich ein Beispiel machen? Oder rede ich so lange auf einmal? Oder du machst ein Beispiel, dann mache ich ein Beispiel. Nein, hau rein. Also es war zum Beispiel ein soll ich das mit dem das bleibt dir ganz Krieger? Egal. Also es war ihr müsst euch vorstellen, eine afrikanische Skulptur, schwarz und aus Holz und mit ganz vielen Metallstücken in dem Körper und da, wo die Figur einen Nabel hat, war auch noch so ein richtig krasses Metallstück und hatte die Arme so in die Hüften gepresst und sah so ziemlich martialisch aus, so kriegerisch halt. Und Mr. T. Ja, richtig cool sah der aus. Der hatte ziemlich viele Goldketten auf. Genau. Und hat auch zwischendurch ein bisschen gerappt, aber das Gegenstück dazu war eine Schutzmantel-Madonna. Das ist ein Bildtypus, wo die Madonna gezeigt wird, also die Maria mit ihrem Mantel. Und darunter, so ganz in kleinen Figuren, sind Menschen gezeigt. Meistens so Stadtbevölkerung. Ja, Stadtbevölkerung. Da war es jetzt wirklich so, was man in der Stadt so alles für Leute hat. Ne? So Bürgermeister, Handwerker und so, alle waren da drunter. Und beides waren Schutzfiguren. Und ich fand es so schön zu sehen, wie eben die eine Figur so super defensiv, auch so ganz zerbrechlich, aber gleichzeitig eben die Madonna da den Leuten Schutz gegeben hat und den Leuten eben gesagt hat, guck mal, ich beschütze euch, also dieses Schutzbedürfnis gegeben hat. Und die andere durch dieses ich bin stark, ich kann das alles abwehren, auch dieses Schutzbedürfnis. Total unterschiedliche Figuren, aber im Grunde die gleiche Anwendung, genau, die gleiche Funktion. Diese Paarung immer von christlichen Objekten oder europäischen Objekten und afrikanischen Objekten, die hatten halt immer so Unterthemen. Ne? Und in dem Fall war das halt Schutz. Dann gab es zum Beispiel noch das Thema Haare, was ich auch irgendwie sehr interessant fand. Oder Mutterschaft, Ordnung und Gerechtigkeit. Ich lese das mal gerade ab. Wilde Tiere, Darstellung und Verkörperung, mythische Helden und so weiter und so fort. Also sie haben da wirklich so ein ganzes Potpourri an unterschiedlichen Themen irgendwie aufgespannt. Und das war, finde ich, auch super interessant. Was mir da aber nochmal aufgefallen ist, weswegen vielleicht auch so ein bisschen mein Unbehagen an dieser ganzen christlichen Kunsthandwerkssache. Also irgendwie. Wirklich? Naja, ist halt so, also zumindest was so die älteren Sachen und die Renaissance-Sachen anbelangt, im Barock habe ich da gar nicht mehr so richtig drauf geachtet, aber so, du hast bei diesen christlichen Figuren und Skulpturen hast du halt immer sehr fernwirkende, anteilnahmslose Blicke. So, das ist so, da hast du irgendwie den heiligen Georg, ja, der Drachentöter. Ja. Und der reitet da und macht da gerade den Drachen. Ja. Bezwingt da gerade den Drachen. Ne? Und er sitzt auf seinem Pferd. Das ist voll die krasse, dynamische Szenerie. Und er sitzt da so, als würde er gerade irgendwo in der Kneipe sitzen und eine Zigarette rauchen. Ja, aber weil es für ihn sowas, das ist toll. Das ist genau das Tolle. Wenn er jetzt total in Action wäre und ein schmerzverzerrtes Gesicht hat, dann würde ja gesagt werden, der Georg, der strengt sich an dabei, den Drachen zu töten. Er braucht sich gar nicht anzustrengen. Selbstverständlichkeit. Er kann mit einer Leichtigkeit diesen Drachen. Er ist entspannt dabei. Ja, er ist entspannt dabei, aber leider ist es ja nicht nur bleibt es ja nicht nur bei der Entspannung, sondern es ist halt auch oft halt immer so dieses Leiden. Und dann hängt da irgendwie so ein Typ am Baum genagelt und tot. Und ne, so dieses. Also ich wollte einfach sagen, so, man hat irgendwie bei den christlichen Skulpturen so dieses entweder ferne Entrückte oder irgendwie Schmerzverzerrte, aber bei den afrikanischen hast du halt ganz oft einfach irgendwie sowas Kraftvolles, sowas, ja, das stimmt. Sowas, weiß ich nicht, das Lebensbejahendes oder irgendwie, oder vielleicht auch nicht lebensbejahend, aber irgendwie was im Leben Stehendes. Und das finde ich halt einfach viel, viel interessanter. Und ich glaube, diese ganze, ja, so diese ganze Haltung oder diese ganze Emotion, die immer in diesen christlichen Figuren mit drin sind, der bin ich einfach sowas von überdrüssig. Und das Gute ist ja, wenn ihr euch das in professionellen Worten anhören wollt, dann könnt ihr euch nämlich einfach diese App downloaden. Da sind wir lustigerweise am Anfang, als wir quasi das Gebäude betraten, ziemlich gut darauf aufmerksam gemacht worden durch irgendwie so Aufsteller. Ich weiß auch nicht, wie wir das hingeregt haben, dass wir das gemerkt haben, dass es das da gibt. Wir haben das alle gedownloadet und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Die App führt ein, man kann wie bei so einem Audio ganze Nummern eingeben, dann gibt es ein bisschen Text, es gibt noch Bilder dazu, weil gerade bei afrikanischer Kunst natürlich immer die Frage ist, wann und wie und wo und warum kam das denn überhaupt hierher? Das wird da auch ein bisschen erklärt und dann könnt ihr euch noch von bezaubernden französischen Kuratoren erklären lassen, was da eigentlich abgeht. Das ist auch sehr, sehr nett, auch wirklich nicht lang. Ja, ja. Darf ich das mal? Das ist total schön. Dieser Julien Chapuis oder so, der hatte so einen schönen französischen Akzent, wahrscheinlich Franzose, und der, oder französischsprachig auf jeden Fall, und der hat so tolle Sachen gesagt, der hat das nämlich, ja wirklich, du musst dir mal seine Sachen, also auch zur Macht und Gemeinschaft. Ja, mach mal nach. Das ist so schön, dass du sagst, ich will es auch nicht vorspielen. Aber nee, das müsst ihr euch wirklich mal anhören. Das Schöne ist, man kann das ja auch dann zu Hause dann noch sich mitnehmen sozusagen und weiter darüber. Und was dem Matthias wirklich ganz gut gefallen hat, war, dass der Audioguide oder die Audiospuren immer nur eine Minute lang gewesen sind. Die ging nur eine Minute. Kurz und knackig. Nicht so doof wie so eine Stunde Podcast oder so. Sondern könnt ihr euch einfach eine Minute. Nee, die waren wirklich kurz und knackig. Mir, ja, also fast schon zu lang. Nee, Quatsch. Sehr angenehm von der Länge her. Ich finde, also mir ist es auch mal ein bisschen unangenehm, wenn ich dann wie so ein Assi mit so einem Handy, was ich mir, als ob ich mir so eine bekloppte Sprachnachricht anhören würde, ans Ohr halten muss. Nehmt euch Kopfhörer mit. Das ist der Profi-Tipp an dieser Stelle. Ja. Die besondere Empfehlung von Jörg, nehmt euch Kopfhörer mit. Dann seht ihr nämlich nicht doof aus, wie ich. Gut, dass nur Jörg neben mir stand, dann ging's. Aber nein, aber das ist tatsächlich, also das ist ganz gut und mit Kopfhörern seht ihr super smooth aus, wenn ihr da so rumlauft. Macht das lohnt sich total. Oh Mann. Ja, genau. Es geht ja auch immer um sehen. Es geht ja um sehen. Ja. Also, gut, es ist ja nicht so, dass ihr Leuten begegnet würden. Aber genau, da kann man auch ruhig mal schön mäßig einfach im Bademantel. Genau. Das wäre so viel. Einfach mal schön sonntags mit Bademantel ins Bademuseum. Das ist unsere Empfehlung. Ja, anstatt mal fernzusehen morgens um 7:30, wie man das ja immer so macht, geht man einfach mal ins Bademuseum mit Bademantel. Jo. Genau. Zähne putzen kann man da auch, ne? Du warst ja, glaube ich, auch auf Toilette. Oh, die war sehr, sehr gepflegt und sehr, sehr empfehlenswert, auf Toilette zu gehen da. Es roch auch so nach Sauna da. Es hat mir richtig so. Also voll Lust, in die Sauna gehen zu gehen. Schwitzen in Schweden, oder? Nein, es roch so richtig nach Spa. Ja. Ja, aber so, wie gesagt, ganz generell, es ist so ein kleiner Erholungsaufenthalt, den man da machen kann. Die haben auch ein sehr nettes Café im Eingangsbereich mit Blick auf Menschen auf Pferden. Es ist sehr nett. Wenn man ein bisschen Zeit mitbringt und nicht so viel Wert auf Service legt, ist das Café für euch. Eine kleine Spitze. Hui. Ja, dafür sind alle anderen Mitarbeiter sehr nett. Ja, das sagen wir mal ausdrücklich. Nette Mitarbeiter, hilfsbereite Mitarbeiter. Genau. Sollen wir nochmal über dieses Lab-Bode reden? Oder ja, das ist ein Lab-Bode, ja. Lab-Bode müssen wir machen, auf jeden Fall. Ja. du magst es nicht mal. Also doch, also ich hab ein zwiegespaltenes Verhältnis zum Lab-Bode. Das Lab-Bode sind drei Vermittlungsräume, die eingerichtet worden sind und sie halten die Fackel der Museumspädagogik empor, ein Leuchtfeuer der Didaktik in den Räumen des Bode-Museums. Das ist ziemlich cool. Das sind nämlich Testräume, in denen museumspädagogische Zugänge zu den, das ist glaube ich den Machern des Museums auch sehr bewusst, eher schwierig sind. Man weiß schon ganz genau, dass das nicht das zugänglichste aller Museen ist. Ja. Und dementsprechend wird in diesem Lab Bode eben viel getestet. wir waren, also man kann da auch so durchschlawenzeln, wie wir das auch durch den Rest des Museums gemacht haben. Wenn da halt jetzt gerade nichts ist, dann ist das so ein bisschen merkwürdig, wenn man da so durchläuft, weil es sind halt leere Räume und man kann da lesen, um was es geht. Aber die sind schon schön gestaltet, also es sind so schöne Tische, genau. Schöne Stühle, schön, auch so ein großer Spiegel. Wahrscheinlich machen die da ganz tolle Sachen. Leider hat man das jetzt nicht so wahnsinnig als Individualbesucher vermittelt bekommen, was denn da getestet wird. Also klar, man hatte sich da ein paar Sachen durchlesen können, aber leider hatte man, also ich finde ja immer, ich möchte auch Testperson sein, ich will auch getestet werden. In dem einen Raum gab es schon so eine Dokumentation, ne? Da war irgendwie so eine Chemieklasse und die haben sich dann irgendwie mit dem Restaurator, dem Metallrestaurator, glaube ich, getroffen und ja, haben dann da auch so ein bisschen dokumentiert, was sie sich da angeschaut haben, ja, was sie da gemacht, ja, haben. Ne? Genau. Und es gibt auch noch Seminare und Austausch für Museumspädagogen oder Vermittlungen. So, da gibt es ganz viel Zeug, was man machen kann. Und die staatlichen Museen hängen sich da ziemlich rein. Und das muss man auch sagen, die zeigen da wirklich, dass irgendwie dieses ganze Thema Vermittlung auch bei so schwierigen Themen denen anscheinend irgendwie wichtig ist. Aber es ist halt, wie gesagt, wenn da nichts ist, sind es halt irgendwie Räume, die so ein bisschen tot sind. Ein bisschen, naja, aber trotzdem cool, dass sie das machen. Ich tue mich auch ehrlich gesagt immer ein bisschen schwer mit so Leuchtturmprojekten. Also mit so, wie viele Schulen sind das? 5 Berliner Schulen? Ja, oder so. Und dann hast du da so eine ganz kleine, oder ein bisschen mehr, eine ganz kleine Auswahl an Schülern, ein ganz kleines Feld nur, was du machst. Und dann am Ende hast du dann vielleicht irgendein Ergebnis und vielleicht kommt da ja auch was bei raus. Aber in diesem ganzen Prozess denkt man immer, ja, okay, jetzt sind das diese Schüler von dieser Schule und was mache ich jetzt? Also es ist irgendwie so nicht ganz so durchschaubar, warum sie machen so ein offenes Labor, aber gleichzeitig darfst du nicht so unbedingt mitmachen. Du siehst ja die Ergebnisse so nicht, oder was? Also ich meine, es ist, Laboratorium bedeutet, die versuchen verschiedene Sachen, aber wie das dann hinterher weitergeht, wie sie die Sachen, die sie rausgefunden haben für Vermittlungszwecke, wie sie die weiterentwickeln und vielleicht irgendwie einen größeren Zusammenhang stellen, das wird auch überhaupt nicht deutlich eigentlich. Ja, es ist halt irgendwie Grundlagenforschung, die da betrieben wird, wenn man es mal so betrachtet. Ja, es wird getestet, und was dann mal rauskommt, man wird es sehen, aber es ist auf jeden Fall, ich finde es ja, gut, ist, dass das da ist. Das ist aber schon ein bisschen abgehoben, genauso wie das ganze Museum ja auch. Jo, ja. Also, ja, ich meine, das ist halt was für Intellektuelle. Sagen wir mal ehrlich. Aber hier sind auch 2 integrierte Sekundarschulen dabei, 2 Gemeinschaftsschulen. Naja, also es ist wahrscheinlich ganz toll, wenn man da mitmacht und ich weiß halt, eben, ihr hört das schon so raus, ne? Ich bin so ein bisschen neidisch, dass ich da nicht auch was machen durfte, weil ich will immer irgendwas machen und da durfte ich jetzt wirklich überhaupt nichts machen. Außer vielleicht so einen Zettel ausfüllen, was ich am Bode-Museum, was ich gerne im Bode-Museum erwarten würde. Was waren das für Fragen? Schmerz und Lust. Genau. So. Am Ende wurde gefragt, ja, was, also ne, zum Thema Partizipation, ne, mal wieder. Ja. Was erwarte ich und so. Ja. Einer hat auch geschrieben, bequemere oder mehr Bänke und mehr Wasser. Mehr Wasser. Ja. Das ist ein generelles Museumsproblem, ja, glaube ich. Ja, das stimmt. Es ist einfach zu wenig Wasser im Museum. Das können wir schon mal festhalten. Okay. Ich möchte aber noch eine Sache sagen, die jetzt noch mal runtergefallen ist. Ich wollte noch mal kurz zurück zu der Sonderausstellung und zu dem Audioguide und was die Leute da, die Kuratoren und Kuratorinnen da gesagt haben. So Stichpunkt auch, oder Stichwort so Rückbindung an unsere Jetztzeit. Also es gab da irgendwie diese verschiedenen Thematiken, unter denen diese Zusammenstellung von afrikanischer und christlicher Kunst betrachtet wurden. Und da wurde auch schon öfter mal auch einfach mal über Politik zum Beispiel geredet. Ja, also ich hatte, das fand ich toll. Ja, ne? Also das fand ich so toll. Ich kann mich noch an eine Sache erinnern, da ging es irgendwie... da war irgendwie so ein Stuhl, so ein geschnitzter, genau, hast du den gesehen? Ja, und das war der Franzose, der darüber was gesagt hat. Ach echt? Okay. Ja. Das habe ich nicht mehr in Erinnerung. Oder der französischsprachige, weiß nicht, ob der Franzose ist. Aber das war dieses, ne, das afrikanische Objekt, irgendwie aus Benin oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ja, wo man halt so quasi so die Gesellschaft drin wieder geschnitzt sah, also ja, ganz unten, das Leben beginnt irgendwie, ne, es wird geboren und so weiter. Und je höher man im Stuhl geht bis zur Lehne, desto höhere Schichten sieht man da irgendwie auch. Und der Kurator hat dann halt, ist dann nach der Beschreibung einfach auch darauf gekommen, dass es halt irgendwie, ne, so auf gesellschaftliche Problematiken irgendwie mit Populismus und Pegida hat er erwähnt und so. Und das fand ich irgendwie ganz cool, dass man irgendwie an so einem historischen Objekt das auch nochmal eigentlich unsere heutigen politischen und gesellschaftlichen Probleme irgendwie auch darstellt. Das fand ich gut. Ja, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen komisch, warum er an diesem Stuhl das gesagt hat. Aber das Tolle ist, er hat dabei auch gesagt, ein Museum kann jetzt natürlich nichts irgendwie dem entgegensetzen oder sowas. Mhm. Aber ein Museum sollte immer auch relevante Themen der Jetztzeit aufgreifen und zeigen auch, also das war auch wieder so eine Sache mit dem Stuhl, es wurde gezeigt, dort ist eine Gesellschaft, ja, da was geht es in der Gesellschaft? Da geht es um Leben und wie das Leben entsteht und wie die da Kinder erziehen und so weiter. Und dem vorgestellt war so eine Darstellung der, war das die Heilige Familie oder so? Oder im größten Teil Verwandtschaft und so weiter. Und Nachbarn waren dabei. Ja, nee, aber auch es geht um die Familie, es geht um das Leben, wie das entsteht. So viele Unterschiede gibt es nicht. Ich habe mich halt gefragt, hat sich da jemals jemand auf den Stuhl gesetzt, weil das ja alles sehr fein... Ja, er hat auch gesagt, das steht auch in der App, dass das zum Sitzen ist. Aber da wiederum könnte man auch wieder fragen, okay, diese Aussagen findet man jetzt irgendwie versteckt in so einer App, die man sich runterladen muss, dann muss man da irgendwie eine Nummer eingeben, da hinsurfen, auf Play drücken und dann kommt ganz am Ende der Audiospur dann dieses Thema. Das Bode-Museum kann natürlich auch ganz vorne am Eingang ein riesengroßes Plakat mit Fuck Pegida drauf hinten. Bitte? Also naja, das habe ich nicht verstanden. Ich meine, so. Das Bode-Museum kann natürlich ja auch... Nicht. Es ging ja nicht speziell darum. Es ging ja, also da, so wie habe ich das verstanden, geht es vor allem darum zu sehen, dass natürlich sind die Kulturen irgendwie unterschiedlich und die haben auch unterschiedliche Erzeugnisse jetzt mal, sag ich mal, ganz platt hervorgebracht. Aber so im Inneren sind alle Menschen gleich. Ja, das ist jetzt genau das. Das ist so der Grundtenor. Genau, dieser ungleich, wie heißt das? Unvergleichbar. Genau, das ist jetzt die der Objektzusammenhang. Ja. Aber ich meinte, der hat ja gesagt, wie du es ja gerade auch erklärt hast, dass er gesagt hat, Museen sind halt auch, im Grunde hat er gesagt, Museen sind halt auch Orte, wo es irgendwie auch um gesellschaftliche Problematiken geht. Und das macht das Bode-Museum halt anhand dieses Objektes. Aber meine Frage ist halt, ob Museen nicht halt auch zum Beispiel ganz offensiv mit einer politischen Meinung zum Beispiel umgehen können. Ja, also Matthias, du hast jetzt die ganze Zeit schon mit deiner Hand gefuckt. Ja, also es sind eigentlich zwei Sachen. Es gibt ja einmal dieses Hashtag auch, Museums are not neutral. Das ist ja so eine ganze, so ein ganzer Zusammenschluss, der irgendwie dahinter steckt. Und also ich stimme dir auf jeden Fall zu, das muss irgendwie offensiv sein. Aber auf was ich vor allem raus wollte, ist, was du auch gerade schon angesprochen hast, ist der Zugang des Ganzen. Ja, also irgendwie, okay, wir sind über diese App gestolpert, dann haben wir uns das gedownloadet, es ging ganz gut, weil WLAN, hey, wow, es funktioniert tatsächlich. Und dann muss man erstmal in den Unmengen an Objekten dieses Objekt finden und dann klickt man das an und dann, wenn man nett ist, hört man sich die Minute Text bis zum Ende an und dann kommt das und da sind so viele Ebenen drunter und dann denkt sich so, also so eine App ist nicht, meiner Meinung nach zumindest, sollte nicht dazu da sein, einfach noch mehr Inhalt irgendwie da reinzustecken, sondern man... Doch, das ist doch toll. Da sind mir zu viele Schritte, bis ich da hinkomme. Ich finde dann, seid mal ein bisschen plakativ und schreibt nicht nur hin, von wann das ist und wer das da hingebracht hat, sondern ein bisschen mehr noch, ein bisschen mehr Rums. Ja, es war halt ein Museum für Entdecker, musst du erst mal entdecken, ne? Es gibt auch einen ziemlich guten Ausstellungskatalog zu dieser Sonderausstellung, wo diese christlichen und afrikanischen oder europäischen und afrikanischen Skulpturen auch immer nebeneinander gestellt sind oder findet man auch diese Zusatzinformationen, die es auch in der App gibt, also sprich eine Provenienz, wie sind die Dinge irgendwie ins Museum gekommen, sind da auch alle sehr farbenfroher Band, sehr viele Abbildungen, sah ich ganz schön aus, habe ich mir durchgeblättert, habe ich mir aber noch nicht gekauft. Also was ich auch noch sagen wollte zum Audio, wir haben jetzt leider nur den Audioguide von der App, darüber kann ich was sagen, was ich sehr schön fand, war das so ein bisschen Interviewsprache war. Ich kann mir vorstellen, die Kuratoren wurden interviewt und daraus wurde dann zusammengeschnitten. Dadurch war das wirklich so der Kurator hat wirklich mit dir gesprochen. Das war jetzt nicht irgendwo abgelesen oder sowas. Das war wirklich so gesprochene Sprache und er hat dir was erzählt. Und das fand ich total angenehm, weil das war irgendwie jetzt nichts Gesetztes oder so oder vorher Geschriebenes oder so. Es war schon echt schön gemacht. Es waren ja oftmals zwei Kuratoren auch. Ne? Und man hat da einfach auch gemerkt, es ist eine Minute, es ist nicht lang. Die haben sich halt einfach hingesetzt, wahrscheinlich 20 Stunden lang Interviewmaterial aufgenommen und dann halt einfach irgendwie die 30 Sekunden, die halt knackig waren, halt daraus genommen. Mhm. Aber das wirkt ganz gut zusammengestellt, das stimmt, ja. Ist auf jeden Fall ein netter Zusatz. Ich habe eine Frage noch an euch, bevor wir dann langsam wahrscheinlich zum Richtung Fazit oder sowas kommen. Jetzt waren wir irgendwie zwei Stündchen verhältnismäßig kurz eigentlich. Man hätte noch viel mehr Zeit verbringen können im Bode-Museum. Und wir hatten, glaube ich, verschiedene Erwartungen. Aber mit wem oder wie geht ihr jetzt in Zukunft ins Bode-Museum? Ich gehe jetzt erstmal nicht mehr ins Bode-Museum. Ja? Nee. Ich glaube, ich brauche auch nicht unbedingt jetzt sofort nochmal Bode-Museum. Also ich fand das wieder sehr... ich war auch vor 5 Jahrzehnten im Bode-Museum und ich komme darauf zurück, was ich gerade irgendwie meinte. Zur Eröffnung damals hatte ich noch meinen Bart und meinen Monokel. Im Bode-Museum. Die Schiebermütze hat er auch immer noch. Ja, genau. Also ich wollen wir jetzt noch zum Fazit kommen? Also, ja, das ist schon so ein gutes Fazit. Ja, genau. Also ich finde es gerade im Zusammenspiel mit der afrikanischen Kunst oder den afrikanischen Artefakten, finde ich das, fügt dem Ganzen nochmal irgendwie so eine Seite zu, die ich total toll finde. Nämlich irgendwie eine Vergleichsseite, unterschiedliche Kulturen, Bild des anderen und was auch immer. So, das fand ich richtig cool. Ich fand tatsächlich diese außereuropäische Partie daran einfach am interessantesten, weil das ist für mich oftmals halt, ne, da bin ich nicht drin, da sehe ich was Neues. Und natürlich sehe ich auch bei den christlichen europäischen Sachen auch immer irgendwie was Neues. Aber so dieser Grundtenor, so dieses Schwere, dieses Leidende, diese christliche Ideologie, das ist was mich immer total runterdrückt. Deswegen, mein Fazit ist, super Ausstellung, vor allen Dingen die Sonderausstellung. Geht dahin und guckt euch beide Seiten an. Wahnsinnig gut. Ich würde mich dem so ein bisschen anschließen, weil ich das so genial fand, eine Sonderausstellung in der Dauerausstellung zu machen. Und weil ich ehrlich gesagt bei afrikanischen oder sagen wir mal nicht-europäischen Skulpturen allgemein einen ähnlichen Overkill dann habe, wenn die zusammengeschlossen, also sagen wir mal, du hast alle afrikanischen Skulpturen in einem Raum, hattest du ja unten auch, ne? Ja. Das war auch total interessant für mich. Also das war auch so ein, jetzt noch eine und noch eine und noch eine. Das war so ein bisschen, es war ähnlich wie mit den Marienbildern oder sowas. Und noch eine, noch eine, noch eine, wo ist jetzt der Unterschied? Und dann, aber dadurch, dass es so immer gebrochen wurde, war es immer wieder interessant. Man konnte immer wieder was vergleichen, immer wieder was sagen, so, ach ja, krass, ist es so oder so. Und ich habe das generell bei solchen Sammlungen oder auch bei ethnologischen Sammlungen, dann wenn es eine Art von, oder eine, ja, wie nennt man das, eine Gattung, vielleicht bei Gemälden nicht so, aber ja, eine Art von Objekt ist, dass ich dann irgendwann mal denke, jetzt habe ich 30 gesehen, jetzt noch eins, kann nicht mehr. Ja. Und ich glaube, deswegen braucht das Bode-Museum, das war echt genial, mit diesen immer in der Dauerausstellung was Neues zu haben, das braucht es einfach. Weil ich hätte das wirklich nicht so interessant gefunden. Ich hätte wirklich irgendwann mal nach dem 5. Saal hätte ich gesagt, okay, jetzt weiß ich Bescheid. Ja. Und ich finde, ehrlich gesagt, ich gehe ja auch viel in Kirchen und gucke mir die Kunst in den Kirchen dann direkt an. Ich finde es die Kunst in den Kirchen sich anzugucken noch viel macht viel mehr Sinn. Ja, weil es ja auch kein Museum ist. Das ist ja da, wo die Kunst gebraucht wird. Ja, ja, genau. Aber da, aber auch weil es dann eine Kreuzabnahme gibt und eine Darstellung von der Schutzmann Maria und eine Darstellung von was auch immer. Ja. Und da hast du einfach alles auf einmal und noch ein Altar und noch ein Altar. So viel kann man gar nicht aufnehmen. Und das hat mich so ein bisschen, das war so entspannt, das war und so schön und ja, war das dann doch ein bisschen anstrengend. Also ich finde so, für mein Fazit, also unvergleichlich ist definitiv irgendwie ein Gewinn für das Haus. Das Problem ist natürlich, dass das natürlich nur eine Einstimmung aufs Humboldt-Forum. Ja? In der Übergangsweise, bis das Humboldt-Forum aufmacht, zeigt man da eben diese afrikanischen Sachen. Was ist denn das Humboldt-Forum? Das Humboldt-Forum könnt ihr ja lesen auf humboldtforum.de. oder demnächst, vielleicht nach der Eröffnung tauchen wir da bestimmt auch mal auf. Ja. Auf jeden Fall, bis dahin seid ihr gut bedient, damit denn ihr kriegt einen ganz neuen Zugang zu den Sachen, die da halt sonst immer rumstehen. Und das ist eben was super Positives. Aber das Ding ist für mich so ein bisschen, also ich gucke mir gerne neue Sachen an, die ich noch nicht kenne, das ist irgendwie überraschend. Aber ich war jetzt eben das zweite Mal da und ja, kann ich schon meinen, ja, da könnte ich da schon aus, so ein bisschen. Was? Hm? Nee, ich jetzt. Ach so, ja. Ja, so. Und das ist, ich mag das auch irgendwie, also das Bode-Museum ist jetzt, also es ist jetzt nicht unbedingt als 100% mein Thema, außer schicken Alexander-Medaillen aus. Ach komm, du bist aber jeden Sonntag. Heute mein so, Thema. Jetzt ist nämlich genau der Punkt. Also ich könnte, das ist so ein Museum so, okay, es ist irgendwie, ich habe heute nichts zu tun, was mache ich denn? Aber ich habe da eh wahrscheinlich noch nicht alles gesehen, weil es viel zu viel ist. Ich gehe da jetzt hin, draußen ist warm, drin ist hoffentlich kühl und dann laufe ich da so ein bisschen rum, zwei Stündchen, trinke mein Käffchen da oben auf der schönen Empore, plane dann noch zwei Stunden für mir da ein, weil es dauert ja ein bisschen, bis der Kaffee da ist. Und dann trinkt man den da und dann geht man wieder. Und das ist wirklich so ein Museum, also gut, ich habe jetzt auch irgendwie den Luxus einer so einer iCup-Karte, da kann ich auch einfach sonntags mal da hingehen, aber das lohnt sich tatsächlich. Ich finde, das ist so, da kann man immer mal wieder so ein bisschen durchwandeln. Ich wüsste gar nicht, wen ich mit da hinnehmen soll, weil ich glaube wirklich, man, also in der Gruppe, also wir haben es auch so ein bisschen verloren, muss man auch sagen, ja, als wir da durchgelaufen sind. Sonst hängen wir immer so aufeinander rum und quatschen alles und irgendwann fand Kommunikation nur noch per Smartphone irgendwie. Ich bin jetzt im zweiten Stock. Ja, ich bin schon beim Barock, bin ich schon durch. Und so ging es die ganze Zeit sehr lustig. Also das heißt, ihr könnt auch Leute mitnehmen, die ihr nicht so mögt, weil man sieht die gar nicht dann. Das ist ganz positiv. Okay. So. Und muss nicht miteinander reden. Ne? Ja, das ist ein schönes Museum fürs Nicht-Miteinander-Reden über Kunst. Wunderbar. Alles klar, dann waren das jetzt unsere Fazits zum Bode-Museum. Ja, uns bleibt jetzt eigentlich noch zu sagen, geht nochmal gerne auf museumbug.net. Genau. Da könnt ihr Kommentare hinterlassen oder auch andere schöne Dinge tun. Ihr könnt uns auch schreiben bei Twitter, da sind wir voll aktiv. Museum Bugcast heißen wir dann, weil eben Podcast ein bisschen zu lang war und das hat nicht mehr gepasst. Aber da könnt ihr uns auch schreiben und könnt uns Sachen vorschlagen, wo wir mal hingehen sollen oder eure Meinung sagen zum Bode-Museum und warum christliche Kunst super wichtig ist in eurem Leben. Oder wenn ihr Matthias einfach mal ein bisschen ärgern wollt, dann könnt ihr den mir auch einfach schreiben, weil du bist ja unser Social Media Manager. Ne? Ja, aber ihr ärgert ihn nicht. Er ist total begeistert, wenn ihr ihm schreibt. Schreibt ihm mal. Ja, sehr gut. Und wolltest du nicht noch irgendwas Spezielles machen heute? Was ich noch Spezielles machen? Ach so, genau, ich habe noch eine Freikarte. Genau, ich habe noch eine Freikarte fürs deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven. Die gebe ich sehr gerne ab, nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also schreibt. Ja, ihr müsst dann zu Jörg kommen, ne? Richtig so klingeln. Und so. Also wer zuerst bei mir klingelt, der kriegt. Nein, ihr schreibt entweder in die Kommentare, schickt eine Mail oder meldet euch auf Twitter und der Erste kriegt diese Freikarte und kann da in dieses wirklich hervorragende Museum gehen und sich alles anschauen. Ist das überhaupt wirklich ein Museum? Auch das wird so diskutiert sein, wenn wir mal einen Ausflug nach Bremerhaven machen. Auf Einladung. Ja, also alright. Das war's jetzt schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet eine lauschige Stunde mit uns. Und du willst aber was sagen? Ich will einfach, also wir sollen nochmal sagen, wie gesagt, mein Name ist Matthias. Ach so. Mein Name ist Brian. Ja, und ich bin auch Brian. Und ich würde sagen, das war der Museum-Bug, die Goldmünze unter den Museums-Podcasts.